Stadt. Unter der Lebensmitte am Pilbern. Drei junge Herren namens Humphrey. Die waren ein Blues-Quintett. Die waren ein Blues-Quintett. Man sah beruhigt auf den Verkehr und rauchte Marlboro Menthol. Oh, oh. Das schafft ein cooles Cowboy-Feeling. Und tut der Stimme gut, und tut der Stimme gut. Auf einem Fahrrad kam ein Fisch, ganz frisch von der Agentur. Er sagt, dass grüne Sonnenkraft betreibt die Eieruhr, betreibt die Eier, was man sieht. Davon kann man auch erzählen. Was man versteht, kann man erklären. Und ich hab mancherlei gesehen. Vom Hades bis hierher, vom Hades bis hierher. Von rechts tritt auf ein Polizist in einer Streifenuniform. Oh, oh. Die Szenerie wird langsam finster. Bis die Musik erklingt, bis die Musik erklingt. Hampfer von allen unbemerkt. Sein Instrument vor sich entpackt. Er setzt zur Improvisation ein. House of the Rising Sun, House of the Rising Sun. Ein Händler fährt sich durch das Haar und ist so hässlich wie zuvor. Oh, oh. Ein Kommunist erklärt ihn wütend, was mit der Welt nicht stimmt, was mit der Welt, was man sieht.